Abschnitt 45 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der tote Hund und der lebende Jude. Kapitel 3, Teil 1. Meine Vorlesung war in den Zeitungen angekündigt. Und als ich nach langer Abwesenheit in Prag ankam, erfuhr ich, dass eine Dame bereits telefonisch nach der Stunde meiner Ankunft gefragt habe. Eine einstige Freundin wollte mich noch heute auf dem Judenfriedhof sprechen. Die Sache sei von eiliger Wichtigkeit. Um 5:30 trafen wir einander dort. Ihr Mann hatte unter ihren alten Papieren eine auf Herr und Frau Kisch lautende Rechnung gefunden. Sie habe sich der und der Ausrede bedient und wolle mir dies mitteilen, damit ich keine widersprechende Aussage mache, wenn mich ihr Mann aufsuchen sollte. Auch möge ich bestimmte Vorkommnisse, die sie ihrem Mann eingestanden habe, keinesfalls ableugnen. Die Besprechung war kurz. Als wir dem Ausgang zugingen, sah ich, komisch die Halluzination, ich sah einen Augenblick lang weg und dann nochmals hin. Bei dem Grab in der Nähe der Steinbank stand der Alte. Ganz scharf schaute ich hin. Ja, dort stand der Alte. Er betete, wo Camilla und ich als Kinder ihn beten gesehen. Ganz scharf schaute ich hin, kein Zweifel, dass es der Hausierer von Ofutak war. Ich verabschiedete mich von Fritzi, die ohne dies den Friedhof allein verlassen wollte, richtete es so ein, dass ich, wie zufällig an dem Beter vorbeikam, sprach ihn an. Entschuldigen Sie, dass ich störe, aber ich wollte Sie nur aufmerksam machen, dass der Friedhof gleich gesperrt wird. »Na, ich werd schon hinauskommen. Die Türe in dem Hausflur bleibt ja offen.« Dennoch schloss er sein Gebet, indem er aus dem Sack, den er in der Hand trug, sorgsam ein Steinchen auswählte und auf das 300-jährige Grab legte. »Ein Stein aus Jerusalem«, sagte er zu mir, mein Äußeres musternd. »Das ist das Grab von Medigo del Candia«, »Woher wissen Sie das? Sind Sie vielleicht von hier, von der Chevra?« »Nein, ich sei nicht von der Beerdigungsbrüderschaft.« »Wieso wissen Sie also, dass hier das Grab ist von Medigo del Candia?« »Das weiß man doch. Und ich interessiere mich für den Friedhof. Aber ganz privat«, fügte ich noch hinzu, als ich sah, dass er mich wieder mit einer Frage nach der Zugehörigkeit zu irgendeiner religiösen Institution unterbrechen wollte. »Sind Sie ein Student?« »Das habe ich schon längst hinter mir.« »Also ein Doktor.« Ich nickte. Das schien mir kürzer, als diese Zumutung zurückzuweisen und dann erst meinen Beruf umständlich anzugeben, was ihn möglicherweise zu Misstrauen oder Zurückhaltung veranlassen könnte. »Was ich von Medigo del Candia wisse«, fragte er. »Nicht wie einer, der prüfen will, sondern wie einer, der sich wundert, dass über seine Privatangelegenheiten ein Fremder unterrichtet ist.« »Hatte der Alte nicht hier eine Totenandacht verrichtet vor 10, vor 20, vielleicht schon vor 60 Jahren«, und nun kam ein, Klammer auf, ihm, Klammer zu, junger Mensch und wusste von dem hier Vermoderten. So klang seine Frage: »Wie kommst du dazu, von meinem Toten zu wissen?« Ich musste ihm also sagen, dass dieses Grabmal eine der Sehenswürdigkeiten des Friedhofs sei und der Kretenser Medigo del Candia aus Büchern bekannt. Er war, glaube ich, ein Weltreisender, ein großer Mathematiker und Astronom und Schüler Galileo Galileis, ein Arzt, Bücherfreund, Glaubensstreiter in Disputationen und überhaupt durch Frömmigkeit hervorragend. »So, sagen das die Bücher?« Er schien erstaunt. Ja, so ungefähr. Etwas Ähnliches muss ja auch hier auf dem Grabstein stehen. Auf den Grabsteinen stehen lauter Lügen. Also war Medigo kein Gelehrter, nicht weit gereist und nicht fromm? Ob er gelehrt war und ob er herumgekommen ist in der Welt, vielleicht mehr als ich. Und seine Frömmigkeit? Er war frommer als alle, die hier liegen. Und die wahre Frömmigkeit hat er gehabt. Rabbenu Josef Schleume ben Eliyahu. Die einzige wahre Frömmigkeit. Warum wundern Sie sich dann, dass das auch in Büchern steht? Ja, nachher schreiben Sie es in die Bücher und auf die Steine. Wenn einer tot ist, dann lassen Sie ihn leben. Wer? Wer? Die Menschen, alle Menschen. Solange man lebt, ist man gehetzt, von einem Ort zum anderen, unstet und flüchtig. Aber wenn man tot ist, dann erst lassen Sie einem den Glauben. Nur ein Glück, glauben Sie das mir, junger Mann, nur ein Glück gibt es auf dieser Welt, zu sterben. Dann erst hat man seine Ruhe und seinen Frieden. Und dann setzen einem die Leute sogar einen so schönen Grabstein und schreiben darauf, wer man war, trotzdem sie einen gerade deshalb angefeindet haben, weil man so war. Aber Sie haben doch vorhin gesagt, Herr, wie ist doch Ihr werter Name? Mein Name tut nichts zur Sache. Was meinen Sie, hab ich vorhin gesagt? Er erwartete ruhig meinen Einwand, wie ein geschulter Dialektiker, der weiß, dass er sich in keinen Widerspruch verwickelt haben kann, oder wie jemand, der sicher ist, sich herausreden zu können, auch wenn er etwas Falsches ausgesagt hat. Überhaupt war seine Redeweise nichts weniger als die eines Hausierers. Sprache und Wortschatz ließen auf einen gebildeten Rheinländer schließen, der Tonfall klang fast orientalisch. Das war besonders bei dem Passus zu merken gewesen, wo er die Segnung des Todes gepriesen hatte. Da war seine Stimme in die elegische Modulation des hebräischen Torah-Vortrages verfallen, in den sogenannten Nigen. Sie sagten doch vorhin, dass die Inschriften auf den Grabsteinen lügen. Und wie sie lügen. Mit steinernen Zungen lügen die Gräber. Lesen Sie, was hier über Josef Schleume Eliyahu del Medigo steht. Er fuhr mit dem Finger über das längst plattgedrückte Relief der bemoosten Runen, las und übersetzte in unlogisch abgeteilten Wortgruppen, aber fließend den Panegyrikus auf den Toten. Und es ist gegangen ein Wehklagen, ein großes, durch ganz Israel. Wie ein schlankes Haus, das einst freigestanden und nun verschüttet ist bis zu den Giebeln und dem zwischen ihnen spitz zulaufenden Dach, war das Grab, vor dem der Fremde stand. Und als er sich niederbeugte, schienen seine Maße fast unverständlich. Manches an ihm kam mir posiert vor, mehr als ein Satz auf Eindruck berechnet, aber wie er so dastand, eines Hauses Giebel überragend, ungewollt ja sich bückend, wirkte er überirdisch. Seine Hand las weiter in der gemeißelten Trauerode. Alle Gottesfürchtigen verehrten ihn. Er wandte sich unwillig von der Platte. Lügen! Nichts als Lügen. Wer hat ihn verehrt? Die da, die sich selbst in Stein kratzten, dass sie Gottesfürchtige sind? Vertrieben haben sie ihn, aus Wilna, aus Grodeck, aus Hamburg, aus Amsterdam. Die Karäer haben ihn angefeindet, weil er die Kabbala verteidigt hat. Die rabbinischen Juden haben ihn angefeindet, weil er den Sohar beschimpft haben soll. In Amsterdam haben sie ihm das Leben verbittert. In Frankfurt haben sie ihn gehalten wie einen Arrestanten. Überall hat er Not gelitten und Verfolgung. Und nachher schreiben sie in Stein, es ist gegangen ein Wehklagen durch ganz Israel. Alle Gottesfürchtigen verehrten ihn. Und was alles da steht. Nun, vielleicht hat man ihn in Prag besser aufgenommen. In Prag? Weggejagt haben sie ihn von hier, als 60-jährigen Menschen, 4 Jahre vor seinem Tod. Zu Fuß hat er fort müssen aus der schwer reichen Gemeinde. Eine Blutblase hat er gehabt am rechten Fuß, so groß. Klammer auf, der Fremde zeigte mir, Daumen und Zeigefinger rundend, wie groß die Fußblase Medigos war, Klammer zu, und hat sich bis Worms geschleppt mit einem Paar Sandalen. Die waren zerrissen. Bei Eger hat er einen jüdischen Schuster getroffen. Der hat ihm... Ich mochte scharf aufgesehen haben. Was wollte er mit dem Schuster? Für wen wollte sich der Alte ausgeben? Er merkte das wohl und fiel sich selbst ins Wort. Irgendein Schuster, aus der Umgebung von Eger vielleicht. Ein junger Mensch von kleiner Statur, der hat ihm die Sohlen geflickt und die Bänder. Nun gut, aber er ist doch hier gestorben und hat hier sein schönes Grabmal bekommen. Ja, ja, dann hat er nochmals nach Prag müssen und ist hier gestorben. Und da haben sie ihm auf Ehre ein schönes Grabmal gemacht. Warum? Weil er berühmt war. Rabbenu Josef Schleume ben Eliyahu. Und weil sie sich groß machen wollten, die Prager, was für bedeutende Leute hier beerdigt liegen. Und ich muss zuhören, wie die Chamesim den Fremden hier erzählen, wie sehr geachtet und wie fromm und groß alle waren, die da liegen, und in den Büchern steht auch solches Zeug. Die Bücher berichten doch vor allem Tatsächliches. Es muss auch auf dem Grabstein außer den Phrasen etwas stehen, die Lebensbeschreibung oder die Werke von Medigo. Der Alte sprang hinter die Vorderplatte des Grabmals. Dort stand der Steinsarg, der wie ein Dach war. Er neigte sich wieder darüber, Hände und Augen suchten in dem Zement, mit dem der First renoviert war, in dem Gewirr von Floskeln, Attributen und Bibelzitaten und in dem Geranke des Musivstils. Rabbiner von Hamburg und in der Umgebung von Amsterdam. Ha-Philosoph Elohi Abir Harufim, ein Philosoph des Göttlichen unter allen Weisen, der Stärkste unter den Ärzten, ein Astronom und Astrolog, sein Hauptwerk Ta'alimos Lechochmo, die Geheimnisse der Weisheit. Er wollte weiterlesen. Ist das nicht alles wahr? Das können Sie doch nicht als Lüge bezeichnen, wenn Sie Medigo so verehren. Lüge, nichts als Lüge. Seine Augenbrauen krallten sich zusammen. Er sprach nicht mehr, er zischte. Lüge, gemeine Lüge. Eine Wahrheit, die in einem Wust von Lügen steckt, ist 1000-mal ärger als eine Lüge. Das ist ein Stück Fleisch in einer Falle. Das ist ein Schuh, der mit Pech verkleidet ist, statt geflickt. Das ist der... Ein Buch, das einen Spruch Salomones abschreibt und sonst nur die Heuchelei predigt. Ich trete in keinen Sumpf, weil sich darin die Sonne spiegelt. Das sind Lügen, lauter Lügen. Ich will keine Wahrheit auf einem Ort, wo lauter Lüge ist. Er lief zu einer Grabtafel, die schwarz und schräg dastand, moosüberwachsen und durchfurcht von Buchstaben der Heiligen Schrift. Ein Denkmal der Heiligkeit. Überhastend las er die Zeilen. Da haben sie auch Tatsächliches, eine Lebensbeschreibung, und sie tat Gutes allen Armen, und niemals fehlte sie bei der Morgenandacht. Die Fromme frummet nebbig. Aber es steht nicht da, was sie gemacht hat, als sie noch jung war, und ihr Vater Hausjud beim Grafen Colalto. Ein lustiger Herr, der Graf Colalto, und ohne viel Vorurteile. Wenn ein Maskenball war, hat er sich nicht darum bekümmert, dass die Juden abends nicht aus dem Ghetto heraus dürfen. Nicht viele Judenmädel können sagen, dass sie ein Maskenfest mitgemacht haben im Palast Colalto. Was, Frau Mätele? Und dann hast du geheiratet den Jakob Budiner. Sein Glück hat er gemacht, der miese Jakob Budiner. So ein schönes Frauerl. Und gleich ist er Hausjud geworden beim Grafen Colalto und später beim Baron Popel. War auch ein fescher Herr, was, mein Frumettele? und hat viele Wechsel unterschrieben, und dann hast du«, er beugte sich über den Grabstein, »einen Vorhang gekauft für die Synagoge, aus dunkler, grüner Seide mit silbernen Schellen und goldgestickten Buchstaben und geschmückt mit vielen Edelsteinen.« Schon war der alte Jude bei einer anderen Gruft. Herr Schleibnitz. Seine Gelehrsamkeit war groß und die hohen Herren hörten auf sein Wort. Ha, und wie sie hörten auf sein Wort! Sie hörten so darauf, dass der Kaiser Ferdinand befohlen hat, Rabbi Jontov Lippmann Heller soll in Ketten nach Wien gebracht werden, als ein Sünder gegen des Kaisers Majestät. Ende von Abschnitt 45. Gelesen von Klaus Missfeld.